Leben. Ich war ein Bergmann, ein Herz aus Gold. Ist dieser Ausdruck, den ich gehe, das lässt mich suchen nach dem Herz aus Gold. Und ich werde alt. Lässt mich suchen nach dem Herz aus Gold, und ich werde alt. Let's make